Ja, na dann, aber bevor ich loslege, noch eine kurze Frage, Justus. Hast du Barbara und Peter schon den Ausdruck des alten Briefes von De Vacas Nachfahre Leandro Vaca gezeigt? In dem von einer Königin der Engel die Rede ist? Ich sehe, ihr seid im Bild. Also hört zu. Also, in der Universität bin ich in der historischen Abteilung auf einen gewissen Dr. Ben Salvador gestoßen, der das Archiv leitet. Ja. Er kennt übrigens auch deinen Vater recht gut, Barbara, und wusste auch, dass er sich die ganzen Dokumente ausgeliehen hat. Von ihm wollte ich dann wissen, wie diese überhaupt in den Besitz des Archivs gekommen sind. Und wie lautete seine Antwort? Ja, dazu musste er erstmal einen Blick in den Computer werfen, wurde dann aber schnell fündig. Jetzt kommt's. Die besagten Dokumente stammen aus der Auflösung einer alten Klosterbibliothek. Ein Kloster? Ja. Dort gibt es häufig nicht nur fromme Literatur, Barbara. Aha. Klöster waren jahrhundertelang Horte der Forschung und des Wissens. Die Menschheit verdankt ihnen viele bahnbrechende Erkenntnisse. In diesem Fall, wie gesagt, wurde die Bibliothek aufgelöst und das erst vor 2 Jahren. Die Sachen lagerten also noch nicht lange in dem Uni-Archiv. Ja, und gibt es dieses Kloster noch? Darüber wusste der Archivar nichts, aber er konnte mir den Namen nennen. Es ist das Kloster der Heiligen Maria, Königin der Engel. Ah! Ja, und die Heilige Maria wurde auch oft als die liebe Frau bezeichnet. Volltreffer, hey, würde ich sagen. Die Hinweise aus dem Brief scheinen genau auf dieses Kloster hinzudeuten. Ja.